HR2 Kultur. Archivschätze. Endlich wieder reisen, an die Ufer der Ägäis vielleicht? Die Reiseschriftstellerin Elisabeth von Triander ist schon in den 50er Jahren nach Griechenland gereist und hat die Inseln in der Ägäis erkundet. In ihren Briefen und Reiseerzählungen beschreibt sie den Alltag auf den Inseln und taucht ein in ihre wechselvolle Geschichte und in die antike Mythologie. So auch in ihrem 1959 für den Hessischen Rundfunk entstandenen Hörbild »Ein Tag auf Chios«. Mein Name ist Christiane Kreiner. Zur Biografie von Elisabeth von Triander. Sie wurde 1919 in Berlin geboren, studierte Bildhauerei, Kunstgeschichte und moderne Sprachen in Berlin, Heidelberg und Florenz. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als freie Journalistin, als Künstlerin, als Übersetzerin und Kulturvermittlerin. Sie hielt sich oft monatelang in Griechenland auf, lernte die Sprache und schrieb Reiseberichte für Rundfunkbeiträge und Zeitschriften. 2005 verstarb Elisabeth von Triander in München. In unserer Reihe Archivschätze hören Sie jetzt das Reisefeature und Hörbild »Ein Tag auf der Insel Chios«. Es wurde am 18. Juni 1959 zum ersten Mal im Hessischen Rundfunk gesendet. Schon die Hähne. In meinem Fenster klettert der Morgenstern erst an den Masten der Segler herauf. Und wenn ich mich aufrichte, sehe ich, dass die Küste von Kleinasien noch schläft. Schwarz zwischen farblosem Himmel und grauem Wasser. Grau schlägt es auch gegen die rostigen Bäuche der Frachter im toten Winkel des Hafens. Auf dem Quai sind Tische und Stühle vor den Kaffeehäusern aufgetürmt. Bei den Waren, die später das Schiff zum Piräus mitnehmen wird, steht eine Wache. Auch Chios, die Stadt, schläft noch ihren leichten, kurzen Schlaf. Nur die Hähne schreien schon. Wo haben in einer Stadt, die auf engem Raum Geschäftigkeit zusammenballt, wie gepresste Stockfische, Hähne Platz? Man sieht sie nie, auch am Tage nicht. Aber sie schreien, lange bevor der erste Lichtstrahl über Milet aufbricht und die weißen Berge von Chios trifft. Man sieht sie nie, aber sie wecken Chios zur rechten Zeit. Gleich wird das Schiff vom Piräus um die Südspitze der Insel biegen. Ich höre, wie der Wirt seine Tür aufreißt und in den Gang des Hotel Pelinaion hineinbrüllt. Tovapori, das Schiff. Es ist 16:30. Rauschend zieht die Zaldos in den Hafen ein. Die gedrosselten Schrauben quirren das Wasser schaumig. Ich höre Platon, den Wirt und seine beiden Jungen über den Quai rennen. Auch Agamemnon, die Konkurrenz vom Hotel Eiaeon, rennt. Einen Tisch hat er in Eile vor die Tür gestellt. Daran nimmt Kapitän Orestes Platz. Wer von den Passagieren der Zaldos ans türkische Ufer übersetzen will, wird den Weg zu ihm finden. Irgendeiner ist immer dabei, der Ephesos sehen will oder Dollars schmuggeln oder Teppiche holen. Vor dem Schiffsbüro breitet der Herr Carpusi seine Warenpapiere aus. Ölfässer, Mastixballen, Korbflaschen mit Chioswein, hölzerne Pflüge für Samos liegen bereit. Der Händler von Piräus wird von Bord gehen und die Proben nehmen, während das Schiff Lesbos anläuft. In meinem Zimmer im Pelinaion höre ich das Knirschen der Anlegepfähle. Ich höre auch Vieh brüllen. Rinder vom Peloponnes. Mit Weideland ist es nicht weit her auf der steinigen Chios. Aber die Händler und Schiffsräder sind reich geworden und begnügen sich nicht mehr mit dem ewigen Hammelfleisch. Jetzt höre ich das Geschrei der Hafenmatrosen. Sie kommen immer zu spät. Plötzlich ist die ganze Stadt auf dem Quai. Die Absperrungsbarrieren lassen sich nicht mehr zwischen die Leute zwängen. Die am Quai nehmen die von den Landestegen mit Küssen, Tränen und Flüchen in Empfang. Es muss 17:30 sein. Platon hat die Tür seines Schlafzimmers wieder zugeknallt. Die neuen Gäste liegen in ihren Betten. Unten streiten sich die Taxifahrer noch um die paar Reisenden, die nicht auf die Busse warten wollen. Wenn einer 8 Fahrgäste beisammen hat, pfercht er sie in den Wagen und tankt genau so viele Liter, wie er zur Fahrt in sein Dorf braucht. Die Masten vor meinem Fenster schaukeln im zuckenden Frühlicht. Inzwischen sind die Waren des Herrn Carpusi in den Besitz des Händlers von Piräus übergegangen. Die Rinder sind im Hof des Schlachthauses angepflockt. Vor dem Eiaeon verhandelt der Kapitän Orestes mit seinen Passagieren nach Zesme. Die Leute von Chios versammeln sich auf dem großen Platz, wo bald die Autobusse aus den Dörfern ankommen werden. Wann schlafen die Leute von Chios eigentlich? Nachts um eins höre ich sie auf dem Quai spazieren gehen. Um 16:30, wenn das Schiff ankommt, sind sie wieder zur Stelle. Mittags schlafen sie, wenn es heiß ist. Die Wirtin vom italienischen Kaffeehaus hat das Radio angestellt. Sie schaltet auch die Espressomaschine ein und den Ventilator über den türkischen Kuchen. Die Vespucci ist halb Türkin, halb Italienerin. Sie stammt aus Konstantinopel. Deshalb ist sie nicht beliebt in der Stadt. Aber sie versteht sich auf manches und weiß, dass sie unentbehrlich ist. Jetzt ist sie dem Kyrios Vorvoulis zuliebe so früh aufgestanden. Besitzer von 24 Hochseefrachtern und 7 Ölraffinerien, einigen 100 Schafen, 2000 Oliven- und Orangenbäumen und einer Villa auf dem Inselchen Inussa. Vorvoulis ist mit der Zaldos angekommen und hat sich an einen der Stahlrohrtische vor dem Café Nyon Vespucci gesetzt. Denn es ist das Café der feinen Leute. Nicht aus diesem Grunde, sondern weil er europäisch frühstücken will, sitzt dort, Vorvoulis den Rücken kehrend, auch der alte Herr Krisis. Sein Vorfahr hat mit dem letzten oströmischen Kaiser Byzanz verteidigt. Ein Krisis ist gegen die Venezianer gefallen, 2 oder 3 waren Podestà, als die Genuesen über Chios herrschten. 3 sind als Märtyrer gestorben, weil die Türken sie zum Islam zwingen wollten. In seinem Landhaus im Campos, dem Stadtteil der einstigen Adelsherren, hängen ihre Bilder. Das Haus sieht aus wie eine italienische Renaissance-Villa. Es stammt aus der genuesischen Zeit. Der alte Herr kommt aus Paris zurück. Ab und zu, sagt er, braucht man ein Gespräch. Freunde, Humanisten, die gleiche Sprache sprechen. Seine Bücher über die Geschichte von Chios lässt er in Cambridge drucken. Aber sein bester Freund ist sein Gärtner Anagnostis. Und Anagnostis lässt ihn warten, denn es ist wichtiger, dass die Orangenbäume aus der marmornen Zisterne beim Eingangstor ihr Wasser bekommen. Anagnostis weiß auch, dass sein Herr die Stadt wiedersehen will, bevor er nach Hause kommt. Im Café Nyon nebenan sitzen auch schon Leute. Bayanaki. An Holztischen auf winzigen geflochtenen Stühlen, vor großen Wassergläsern und kleinen Kaffeetassen. Yanaki kocht den Kaffee in türkischen Kupferkännchen auf dem Herd und wedelt mit einem Federwisch die Fliegen von seinem Kuchen. Er ist kein Ausländer. Die alte Nonne Anastasia hat nichts bestellt. Yanaki hat sie gar nicht erst gefragt. Ihre Hände stecken in den zerschlissenen Ärmeln, ihr Gesicht verschwindet ganz unter der schwarzen Haube. Neben ihr am Boden liegt zusammengerollt ein Teppich. Darauf hat sie an Bord geschlafen. Sie kommt von Samos zurück. Dort hat sie die letzte Nonne von der lebensspendenden Quelle zu Tode gepflegt. Und der Matrose? Er redet auf das Mädchen ein, das am Nebentisch sitzt und liest. Odysseus. Er hält sie für eine Amerikanerin. Darum redet er sie auf Greco-Amerikanisch an. In dieser Sprache, die niemand versteht, auch wenn er glaubt, Griechisch und Englisch zu können. Er kann nicht wissen, dass sie Antigone aus Volyosos auf der anderen Seite der Insel ist. Sie kommt aus der amerikanischen Schule in Athen zurück. Und er? Aus Peru zuletzt, vorher Ostasien. Er weiß es selbst kaum mehr. 2 Jahre war er auf See, der Heimathafen war Rotterdam. Er stammt aus dem Castro, aus einem Häuschen in den Mauern des genuesischen Kastells, in denen später die Türken ihre Stadt bauten. Ein armseliges Quartier. Vorvoulis, der Reeder steht auf, er ist unruhig. Boote sind hereingekommen. Die Fischer gehen an Vorvoulis vorbei. Ihre Frauen tragen die Fischkörbe an Vorvoulis vorbei zur Versteigerung. Wagen fahren vorüber, beladen mit den Waren, die Zaldos gelöscht hat. Arbeitslose Seeleute setzen sich auf der Quaimauer nieder und starren Vorvoulis an. Ganz Chios weiß jetzt, dass er mit der Zaldos angekommen ist. Und nun kommt die Vespucci auch noch heraus und setzt sich zu ihm an den Tisch. Die wird ihm Bescheid sagen. Sie weiß alles, was auf Chios los ist. Noch immer keine Aussicht auf Fracht. Kyrie Vorvoulis. Hm. Nichts. Wenn ich draufzahle, kann ich meine Schiffe unter jeder Flagge der Welt fahren lassen. Dass ich dabei bankrott mache, daran denken die Leute nicht. Da würde es wohl eher auf Chios schneien. Und wenn es hier noch nie geschneit hätte, dann trüge die Insel ja wohl ihren Namen nicht. Was weiß ich? Geben Sie so viel Kasse heraus, dass Ihre Leute nicht hungern müssen? In der Bucht von Elefsis liegen 73 Kähne und warten darauf, dass die Frachtraten anziehen. Jedes hat einen Mann Bewachung. Ich halte drei auf jedem Schiff. Und trotzdem verrotten mir die Kähne. Da hilft es den Mannschaften etwa, wenn ich anfangen muss, meine Schiffe zu verkaufen? Dann fahren Sie für einen anderen. Hauptsache, Sie fahren wieder. Gehen Sie hinaus an den Strand, Kyrie Vorvoulis. Dort hocken die Steuerleute, seit Sie kein Geld mehr fürs Café Neon haben. Och. Fahren Sie auch nach Kavamila zu Ihren Kapitänen. Die fangen an, ihre Häuser an Fremde zu vermieten. Aber wer kommt schon nach Kavamila? Meine Schiffe fahren wieder, wenn die Frachtraten anziehen. Aber keinen Tag früher. Warten Sie nicht, bis Ihre Mannschaften Ihnen Ihre Yacht zertrümmern oder Ihr Haus auf Inusa anzünden, Kyrie Vorvoulis. Er fährt zuerst nach Kathamila. Manolis bringt ihn hin in dem Chevrolet mit der uralten Vergangenheit. Die Straße steigt hinter dem Felsen hinauf, auf dem Homer der Chiote gelehrt hat. Behauptet man auf Chios. Unter der Straße das Castro, die Kuppeln der türkischen Bäder, das Lepraspital, später das Kloster des Aios Sikelianos zwischen Fels und Meer. Vorvoulis sieht nicht hin, bekreuzigt sich auch nicht beim Glockenläuten. Der Wirt vom Eiaeon ist Taufpate beim Jüngsten von Kerkilis, dem Taxihalter, erzählt Manolis beim Fahren. Das Kind im Arm muss der Dicke dreimal die Taufkerze um das Becken balancieren. Wenn die Weiber das Kind einkleiden mit den Sachen, die er bezahlt hat, wird er pusten vor Stolz. Aber bei der Panaia, im Innern ärgert seine Seele sich schwarz um das schöne Geld. Vorvoulis hört nicht zu. Langada liegt unterhalb der Straße, eine grüne Furche im nackten Berg, eine tiefe Bucht, Häuser mit Steindächern, blitzblau am Strand, das Café Neon. An den Masten der Boote violette Netze zum Trocknen aufgehängt. Das Inselchen Inusa, grell und kahl über schwarzblauem Wasser, dazwischen ein fahler Streifen Hitzdunst. Vor dem Chevrolet bremst der grüne Bus aus Kathamila, steht zitternd in den Flanken. Beide Fahrer stürzen aus ihren Wagen. Jetzt sieht Vorvoulis hin und wundert sich. Sie liegen einander in den Armen und küssen sich. Was soll denn das heißen, Manolis? Mein Bruder, Herr. Aus Amerika zurück. Ja, und warum fährt er den Autobus in der Uniform der hellenischen Verkehrsgesellschaft? Er vertritt meinen anderen Bruder, Herr. Sie haben gefeiert. Er hat's besser überstanden. Ah, und hätte uns um ein Haar alle ins Jenseits befördert. Welches Glück, Herr. Wenn er an uns vorbeigefahren wäre, hätte ich ihn nicht erkannt. In Kathamila sitzen die Kapitäne an Kaffeehaustischen unter Platanen, saugen am Satz aus Kaffee und Zucker in ihren leeren Tassen und schweigen. In den Häusern liegen die Frauen vor der Ikone des heiligen Nikolaus auf den Knien und versprechen ihm dies und jenes, wenn Vorvoulis gute Nachricht bringt. Er spricht und spricht. Der Schweiß läuft ihm in den weißen Kragen. Er rechnet ihnen mit erhobenen Händen vor, wie es steht, fleht um Einsicht, um Geduld. Sie schweigen und sehen ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Der Ortspolizist steht dabei. Vorvoulis will kein Wartegeld zahlen. Er flucht, er greift sich an den Hals, fühlt die Schlinge. Schließlich schiebt einer den Stuhl zurück. Petrides. Er hat in der Schule neben Vorvoulis gesessen. Dank der Basilikumpflanze bekommt auch der Blumentopf Wasser. Du kennst wohl das Sprichwort noch. Ohne uns machst du keins deiner Schiffe flott. Auch dann nicht, wenn es dir wieder passt. Erinnerst du dich noch an das Miti? An die Legende von unserer Insel? Nein, hör zu, sie passt auf dich. Der König Inopion herrschte mit der Königin Merupi. Was meinst du, ihr Palast wird auf Inusa gestanden haben? Von dort übersahen sie Chios besser, ihren Reichtum, ihre Schiffe, ihre Ölbaumwälder und Orangengärten, ihre Herden und Ölpressen. Es ging ihnen gut, sie waren reich. Nur hatten sie keine Kinder. Eines Tages besuchten sie die drei Höchsten vom Olymp, Zeus, Poseidon, Hermes. Inopion nahm sie gut auf und zum Dank hinterließen sie ihren göttlichen Samen und befahlen, ihn in der Haut eines Opfertieres in die Erde zu versenken. Aus dem Samen wuchs der Riese Orion, ein Sohn für den König. Er befreite Chios von wilden Tieren und bereitete das Land für den Weinstock des Dionysos. Was glaubst du, tat Inopion zum Dank dafür? Belohnte er den Riesen für seine Dienste? Er machte ihn betrunken und blendete ihn. Nachher aber verkroch sich Inopion aus Angst vor dem Blinden in eine Höhle und kam nie mehr ans Tageslicht. Dort unten hatte er sicher wenig von seinem Reichtum. Was meinst du dazu, Wobulis? Dass du die Geschichte nur halb erzählt hast, Betriebes. Weshalb wurde denn Ödipus geblendet, hä? Blendung stand auf Blutschande, mein Freund. Der Riese Orion hatte die Frau seines Vaters Inopion überfallen. Vielleicht war sie schön, ne? Und schließlich war sie ja nicht seine leibliche Mutter. So kalok, Kapitanes. Komm, mal los. Komm, wir fahren. Sollen ihn doch die Wovolakia anfallen, ihm die Kehle zuschnüren bei Nacht, bis er weich wird. Oder ist er selbst ein Unhold? Warum heißt er Wurwulis wie die Geister der Nacht? Kocht weiter, Weinbergschneckenweiber. Steckt euch Tang in die Pfeifen, Kapitäne. Wenn du zum Pelinaion hinaufgehst, Hirte, sag in den Dörfern, sie sollen ihre Jungen nicht mehr zur See schicken. Jedenfalls nicht auf ein griechisches Schiff. Ich sehe, wie Wurwulis sein Motorboot durch das Hafenbecken von Chios lenkt. Er macht einen Bogen um die verrosteten Bäuche seiner Frachter und hält auf das Inselchen Inusa zu. Macht er sich Sorgen? Warum? Wenn in Argentinien die Rinderseuche und die Revolution überstanden sind, wenn Indien eine gute Baumwollernte hat, werden die Frachtraten wieder steigen. Die Kapitäne warten. Sie sind zu alt zum Auswandern. Und junge Matrosen wachsen wie die Disteln auf den kahlen Felsen von Chios. Yanaki und die anderen Kaffeehauswirte freuen sich. Das Radio bei der Vespucci schreit so laut, dass sie ihre Lautsprecher nicht anzustellen brauchen. Die Vespucci rafft ihren Morgenrock und geht zu Yanakis Tischen hinüber, wo Othiseus, der Matrose, sitzt. Mit ihrer kleinen, fetten Hand klopft sie ihm auf die Brust, dahin, wo unter seiner neuen Lederjoppe die Brieftasche sitzt. Wie lange wird's reichen? 2 Jahre. 2 auf See, 2 daheim. Und was hast du da drin? Eine Nähmaschine für die Phimetra, wenn du das auch wissen musst. Bravo, Junge. Mit wem bist du gefahren? Zuletzt war es ein Kubaner. Ist mir doch gleich. Wir waren 16 Griechen, 4 aus Chios dabei. Die heuer in Dollar natürlich. Halt sie fest und geh ins Castro zu deiner Scimitar. Was hockst du noch hier herum? Wenn ich erst im Castro bin, komme ich nicht mehr heraus. Ihr steht auf, nimmt die Nähmaschine und nickt der Antigone zu, dem Mädchen, das in einem englischen Buch liest und ihn nicht anschaut. Hunderte kleiner Tische und Stühle stehen jetzt auf dem Quai. Othiseus geht an Maklern und Notaren vorbei, an Fischhändlern und kleinen Rädern. Sie alle rühren in ihrem Café und tasten ihre Chancen für den Tag ab, bevor sie in ihren Büros an die Arbeit gehen. Er geht über die Platia, den großen Platz, der jetzt aussieht wie ein verlassenes Sportfeld. Die Autobusse warten in einer Seitenstraße auf den Abend. Die bunten Taxis stehen im Kreis, ordentlich um das Denkmal des Freiheitshelden mit der verbundenen Marmorstirn. Die Chauffeure schlafen. Er geht durch das Tor mit der zerstörten türkischen Inschrift, geht durch einen dunklen Gang, der sich zwischen den Mauern des Castro krümmt, und ist in der Festungsgasse. Die Häuser lehnen sich ohne Rückwände gegen das Mauerwerk. Er sieht durch die offenen Türen, sieht das große eiserne Bett, die sauberen Decken und weißen Kissen, die Teppiche an den Wänden und auf dem Boden die Frau auf den Knien vor dem Benzinkanister, den sie als Kocher benutzt. In einem Haus sieht er die Familie am Boden auf Teppichen, das kleinste in einer Hängematte. Zigeuner. Seit wann dürfen im Castro Zigeuner wohnen? Seit viele Familien sich mit Sack und Pack zum Piräus einschiffen, weil es dort Arbeit geben soll, 8-Stunden-Tag, Lohntüte in den neuen Fabriken, auch Auswanderungsbüros nach Australien und Kanada. Man hört nichts mehr von den Leuten, ihr Haus steht leer und aus den Hütten am Strand jenseits des Castro kommen die Zigeuner herauf. Othiseus schaut in den Hof vor der Kirche. Die Kinder des Popen zerren ihn über die weißglühenden Steine zur Kirchentür. Die orthodoxen Heiligen sind noch immer ein wenig fremd in dieser alten Moschee. Ihre Ikonen verlieren sich in dem hohen, kahlen Raum. Der Priester unterbricht seinen Gesang, umarmt und küsst den Matrosen. Der bekreuzigt sich umständlich und lässt sich eine Kerze in die Hand drücken, greift in seinen Rock und drückt dem blassen Popen eine schöne neue 5-Dollar-Note in die Hand. Die Kinder schauen mit runden Augen zu. Der Pope ist erschrocken. Du bist noch nicht bei deiner Frau? Und schon verschenkst du das Brot für eine Woche? Dafür bin ich 2 Jahre gefahren. Ist mein Sohn schon getauft? Simitra wollte auf dich warten. Es war nicht recht von ihr, das Kind ist 18 Monate alt. Doch, Papas, es war recht. Sie ist meine Frau und soll mir gehorchen. Ich will meinem Sohn selbst die Taufe ausrichten. Davon werdet ihr noch lange reden im Castro. Du bist reich geworden und hochmütig auch. Ich habe mein Geld nicht auf der Straße gefunden, Papas. Dem heiligen Nikolaus habe ich auch zu schaffen gemacht. Aber du siehst ja, er meint es gut mit einem, der sich abschindet. Da, die Kerze ist für ihn. Othisevs küsst die Ikone des Aios Nikolaos, Schützer der Seeleute, und der Pope steckt die Kerze auf. Die Castro-Mauern sind schwarz vor Bränden. 2-mal haben die Türken hier alles eingeäschert. 1-mal ist die Erde aufgerissen und hat die kleinen Häuser vom alten Gemäuer abgesaugt wie Austern aus der Schale. Nach dem Erdbeben flohen die Chioten bis nach Athen. In einer Nacht bauten sie dort am heiligen Hang der Akropolis die gleichen Hütten wieder auf. Bis heute hat keine Baupolizei versucht, sie einzureißen. An einer solchen Mauer lehnt ein Zigeunermädchen. Ella Osisevs, komm heute Abend tanzen. Kommst du? Ja, mit der Thymitra. Tanzt Zamiko mit mir. Zamiko, das ist nichts für dich. Zahlst du für mich? Das ist was anderes. Da, nimm. Damit tanzt du so oft du willst. Sie reißt ihm das Geld weg, küsst seine Hand und verschwindet. Noch nie in seinem Leben hat ihm jemand die Hand geküsst. Jetzt ist er reich. Bevor er zu Dimitra geht, springt er zum Tanzplatz hinauf. Er will ein Glendi bestellen, ein Fest mit bunten Lampen, mindestens 3 Musikanten, ein Fass Wein und einen Hammel, der sich über dem Feuer drehen soll und von dem sich jeder abschneiden darf, so viel er will. Im Tanz wird er, Othisevs, den gaffenden Kindern Münzen zuwerfen. Die Mädchen werden sich um ihn drängen. Erzähl! Die Musikanten werden fragen, was sollen wir spielen? Befiehl! Die Männer werden ihre Arme um seine Schultern legen. Der Wirt wird ihm Uso einschenken. Auf das Haus, mein Lieber! Erlaube, dass ich dich ehre. Und Dimitra? Da kommt sie. Das Kind auf dem Arm rennt sie mit fliegenden Röcken. Die Frauen sehen ihr nach und lachen. Ihre Füße streifen Schmutz und Steine kaum. In dem Winkel, wo seit Jahren die zerrissenen Netze hingeworfen werden, stoßen sie aufeinander. Auf der Mauer hockt das Zigeunermädchen, den Dollarschein zwischen den Zähnen. Sie sieht, wie Othisevs zuerst vorsichtig die Nähmaschine abstellt. Dann gleitet das blonde Haar der Dimitra über seine Schulter. Auf der Nähmaschine sitzt das Kind und schreit, weil es sich vor dem Fremden fürchtet. Die Vespucci hat ihre Lockenwickel herausgenommen. Einem jungen amerikanischen Paar hat sie ein Frühstück bereitet, zu dem mehr Kaffee gehört, wie die Chioten in einer Woche trinken. Sie weiß, was diese Leute wollen und was man ihnen dafür berechnen kann. Sie haben gefragt, ob man in einem Taxi um die Insel fahren könne. Man kann nicht um die Insel fahren, es gibt keine Straße, die ringsherum führt. Okay, haben sie gesagt, dann eben so weit, wie die Straße reicht. Es gibt viele Straßen und viele Dörfer. Also dann die beste und ob 20 Dollar genügten für die Fahrt. Wenig, hat sie gemeint, aber versprochen, ihr Möglichstes zu tun. Sie hat gewusst, der Fahrer würde mit 7 zufrieden sein. Der Rest ist ihr geblieben. Die Chioten verachten sie wegen solcher Geschäftchen, aber sie sprechen nicht darüber, denn beim heiligen Nikolaos, sie hilft auch ihnen zum Leben. Nun setzt sie sich neben Antigone, das Mädchen aus der amerikanischen Schule in Athen. Dein Alter lässt dich warten. Er wird Geschäfte haben. Da könnte er etwas versäumen. Wenn es beim Buckling im Psaras um Profit geht, dann muss selbst das Goldkind, das schöne Töchterlein, warten. Wie lange warst du nicht zu Hause? 2 Jahre. Die Reise war Vater zu teuer. Geizkragen. Er ist längst der reichste Mann in Volyosos. Bei uns drüben will das nicht viel heißen. Warst du schon einmal in Volyosos? Gott behüte, was habe ich dort zu suchen? Da sollen sie noch leben wie die alten Heiden. Bist du jetzt fertig mit dem Studieren? Dein Vater hat etwas an dich gewendet. Nun ja, du hast keine Brüder. Hat er schon einen Bräutigam im Auge, wie? Ich will auf die Universität. Panagia, ein Mädchen wie du mit der Mitgift. Ich heirate nicht. Jedenfalls nicht hier. Ah, sieh mal an. Wartet ein hübscher Student in Athen? Ich will Ärztin werden. Kinderärztin. Auf unseren Dörfern sterben die Kinder, weil keine Ärzte da sind. Da wird sich dein Alter ja freuen. Ich werde ihm schon klar machen, was ich will. Vor Sonnenaufgang, zur Zeit, als in den Hafen von Chios die Zaldos einfuhr, wurde in Voliosos ein Lastwagen beladen. Durch die Olivenreihen zwischen Strand und Hügeln strich kühler Hauch vom hohen Pelinaion. Vom Stadthügel trippelten in langer Reihe Esel herab, mit spinnenden Frauen und leeren Körben beladen. Der felsige Weg führt auf die Felder jenseits der Schlucht, wo zwischen Erlen ein Wasser fließt und Fruchtbarkeit austeilt. Hähne schreien auch in Voliosos, aber dort gehören sie hin. Voliosos aus weißen Kubushäusern unter den Mauern der Türkenfestung ist ein Dorf. Am Fuß des Hügels, rings um die beiden Kirchen, erbaut in regelrechten Gassen, liegt die Stadt. Sie mag 50 Häuser haben, aber sie ist von Städtern bewohnt. Die Leute oben haben ein paar Ziegen im Haus, ein paar Schafe bei den Herden im Gebirge, ein Stück gutes Land in der Senke am Bach und ein größeres, aber schlechteres in der Ebene, die sich zum Meer hin senkt. Die Städter unten dagegen brennen Schnaps, bauen Boote, pressen Öl, kämmen Wolle, füllen Wein ab, ziehen Feigen auf Ringe und verkaufen alles, was sie herstellen, durch den Kyrios Archelevs Psaras. Aus dem Erlös bauen sie sich Häuser mit Ziegeldächern, Glasfenstern und eisernen Balkonen. Ziegel, Glas und Eisenstangen bringt der rote Kutter des Psaras von weit her. Im offenen Turm steht der Pope und läutet die Morgenglocken. An ihm vorbei gehen die Leute, die ihre Waren zu Psaras bringen, zum Verlad nach Chios. Vor dem Café Nion, es liegt zwischen der Kirche und dem größten dieser neuen Häuser, sitzt Psaras, vor sich die Geschäftsbücher neben der Kaffeetasse. Die Bauern zeigen ihre Waren, er prüft, trägt ein, sie laden auf. Dörrfleisch, Oliven, die ersten Feigen, lebende Zicklein, Artischocken, ein paar Fässer mit der Aufschrift Piräus. Die kurzen Beine des Kyrios Psaras pendeln ungeduldig unter dem Tisch, sein Buckel hüpft hin und her. Ein Hirte, der mit einem Packen Schafsfelle herantritt, senkt erschrocken den schweren orientalen Blick vor seinen hellen Augen. Der Pope und die Bauern sehen dem Lastwagen noch nach, als er schon über die Brücke des Chilakonbaches hinfegt. Seine Staubwolke steigt gegen das Gebirge an, taucht in den lichten Wald aus Aleppo-Kiefern. Psaras fährt allein. Zwischen die beiden Gummizüge seiner Hosenträger hat er eine 1000-Drachmen-Note geschoben. Für Antigone. Das Geld kommt in seinen Büchern nicht vor. Der Lastwagen rattert an dem armseligen Café Nion auf der Passhöhe vorbei. Psaras hört nicht auf die Verwünschungen, die die Wirtin ihm nachschreit. Zu beiden Seiten der Berge ist Fülle, Fruchtbarkeit. Dort ernten sie, hier oben ziehen an ihrem Schilfdach die Schätze nur vorüber. Nach der dritten Fahrstunde liegt die Stadt weiß flimmernd, grün umrandet, tief unter der Straße. Ungeduldig jagt Psaras seinen Laster um die Kurven. In der Bassarstraße gibt es einen Laden, in dem bunte Röcke an Stangen unter der Decke hängen. Man geht hindurch, sie streifen einem das Gesicht und duften nach Stärke. Psaras kauft einen roten, dazu eine Bluse aus blauen Spitzen. Dann schwenkt er zum Quai ein. Antigone stürzt ihm entgegen. Mein Täubchen, meine kleine Seele, oh mein Goldchen, oh du schön. Er hält sie in ausgestreckten Armen. Die Leute können sehen, dass das Mädchen dem Psaras gehört. So hat er es sich gedacht. Während ich ablade, da zieht das hier an, mein Seelchen. Mein Kleid ist doch schön. Es ist aus Amerika, ganz echt. Ach, das sieht nach gar nichts aus. Nein, zieh dich doch um. Und Antigone zieht den roten Rock an, ohne Widerrede. Die Vespucci sieht zu und lacht. Jetzt habe ich Angst. In Athen, da schien mir alles einfach und selbstverständlich. Die Oberin sagte, sprich mit deinem Vater, er wird dich verstehen. Es wäre schade um dich, wenn du nicht zurückkämst. Hier in Chios ist plötzlich alles ganz anders. Warte, in Voliosos wird es noch ganz anders sein. Du wirst den Mund gar nicht erst aufmachen. Dein Vater hat dich nicht erziehen lassen, damit du arbeitest. In ein paar Wochen hast du selbst vergessen, dass du solche Ideen im Kopf hattest. Denk an mich, mein Kind. In ein paar Wochen. Über Voliosos steigt der Mond. Das Café Neon hat geschlossen. An den weiß glänzenden Häuserwänden entlang streifen die letzten Schatten. Eselsschreie steigen auf und hallen gegen die Berge. Von dort tönen die Rufe der Hirten zurück. Auf taufeuchten Oliven schrillen die Zikaden. Über die kahlen Felsen zwischen dem unteren und dem oberen Ort steigt mit nackten Füßen Antigoni. Psarras ist auf Reisen. Seine Frau schläft hinter verschlossenen Läden den schweren Schlaf der Langeweile. Antigoni flieht. Sie flieht vor dem Geruch frischer Ölfarbe und der Betäubung durch das Fliegengift, vor ihren englischen Romanen und der markthaften Fürsorge ihrer Mutter, vor dem Pressglas auf der Anrichte und den scheu bewundernden Blicken der Nachbarinnen. Sie steigt hinauf zum Haus ihrer Kinderzeit, wo die Großmutter wohnt. Psarras hat ihr verboten, die Jaja zu besuchen. Er hält das kleine Haus am Castro und das Leben seiner Mutter darin mit Ziege und Esel unter einem Dach für eine Schande. Die Alte sollte zu ihm ins neue Haus ziehen, auf einem Lehnstuhl vor der Tür sitzen und den Leuten zeigen, dass sie auch ohne Arbeit zu leben hatte. Aber sie wollte nicht. Am Tage geht sie, Hacke und Korb auf den Rücken gebunden, grußlos am neuen Haus vorüber. Nachts sitzt sie auf der Schwelle des alten Hauses und wartet auf Antigoni. Gib mir den Esel, Jaja. Dein Vater hat es verboten. Gib ihn mir. Ich will in die Berge hinauf. Dort gehen Geister um in der Nacht. Ich glaube an keine Geister mehr. Die Hirten sind wild wie die Böcke. Die fürchten sich vor mir. Mich halten sie dort oben für eine Hexe, weil ich lesen und fremde Sprachen reden kann. Armes Kind. Ein schönes Kindchen warst du, ein blondes, lachendes. Jetzt lachst du nicht mehr. Du weißt, warum, Jaja. Er hat mich eingesperrt. Und all dein Studieren hilft da nichts, gar nichts? Ich weiß, was er denkt. Ein Jahr und noch eins. Dann langt das Geld. Dann wird er mich in Athen ausstellen, in einer Wohnung mit einer Musteraussteuer. Die soll die jungen Herren anziehen, wie Honig die Fliegen. Er lässt sie kommen, fragt sie aus, wählt, schätzt, wer am höchsten für mich zahlen kann. Oh, Jaja, ehe springe ich vom weißen Felsen herunter. Nicht doch, Kindchen. Er tut recht. Er ist ja dein Vater. Sie reitet über den Hügelkamm hinter dem Castro. Ihre Füße streifen den warmen Leib des Esels. Die Jaja schaut ihr nach. Dann geht sie ins Haus, deckt die Glut mit Asche zu und legt sich auf ihren Laubsack nieder. In Chios fragt die Vespucci den Kyrios Psarras. Wann fährt deine Antigoni zurück nach Athen? Oh, das kostet. Das braucht Arbeit, Kyriamou, bis ich ihr dazu ein Nestchen einrichten kann. Und das Kind ist 17 Jahre alt. Ein Jährchen oder zwei darf ich mich wohl noch an ihr freuen, bevor ich ihr das Ehebett richte. Und die Studien und die Medizin? Was sollen mir die Leute nachsagen? Ich lasse mein Kind leben wie ein Mannsbild. Seht mich an. Beim Vieh bin ich aufgewachsen. Ich war 13 Jahre alt, als ich meine ersten Schuhe verdiente. Die anderen Jungen verspotteten mich und meine Eltern schämten sich wegen ihrer Armut und wegen meines Buckels. Mit 14 nahm ich den Hirten die Käse ab und trug sie zu Fuß in die Stadt. Ich lief die ganze Nacht. Weil ich vor den Bauern auf den Markt kam, verkaufte ich am besten. Und mit 16, da hatte ich einen Esel und mit 20 einen Wagen. Ja, jetzt grüßen sie mich ehrerbietig in Volyosas. Und warum, hä? Weil ich reich bin. Die Penelope, meine Frau, die ist und bleibt ein Bauernweib. Sie weint, weil sie das Wasser in der Küche hat und nicht mehr am Brunnen schwatzen darf. Sie jammert, weil ihr Brot und Gemüse gegen gutes Geld vor die Tür gelegt werden. Denn sie will lieber mit Hacke und Sichel auf den Acker laufen. Und warum schufte ich denn? Für das Kind, Guillermo, für mein Täubchen, für meine Schöne. Antigoni wird reich sein. Geachtet, beneidet. Oh, keinen Finger braucht mein Kind zu rühren. Und ist sie zufrieden mit euren Plänen? Sieht sie nicht in Volyosos die Mädchen heulen, weil sie keine Mitgift haben und ledig bleiben müssen als Mägde für ihre Väter und Brüder? Und da soll ich meine Antigoni noch fragen, ob sie zufrieden ist. Ihr Weibsleut, ihr habt Ideen. Der alte Herr Chrysis ist in die Stadtbibliothek gegangen. Jedes Mal, wenn er von einer Reise zurückkommt, bringt er ein Buch mit. Diesmal sind es die Gedichte von Victor Hugo aus den hellenischen Freiheitskämpfen. Ich hörte, wie er der Vespucci vorlesen wollte. Les Turcs sont passés là, tout est en deuil. Si au l'île de vin n'est plus qu'un sombre écueil. Si au camp prachant les chamilles, si au qui dans les flots reflétait ses grands bois. Aber Vergangenheit interessiert die Vespucci nicht. Sagen Sie mir, lieber Kyrie Chrysis, was man in Paris vom Welthandel redet. Wenn diese Frachtraten nicht bald steigen, kann ich zumachen. Meine besten Kunden kommen nicht mehr. Viele haben seit einem Jahr angeschrieben. Jetzt liest der Herr Chrysis wohl dem Stadtbibliothekar vor, in der Stille, zwischen kühlen Bücherwänden. Tout est désert, mais non, sur le bret des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec assis, courbait sa tête humiliée. Und der Vespucci bleibt nur noch Anastasia, die alte Nonne vom Kloster Neamonyi. Sie wartet. Niemand kümmert sich um sie. Zeit hat für sie keine Bedeutung. Ein gutes Stück Weg habt ihr noch vor euch, Mutter Anastasia. Wartet ihr, bis es kühl wird? Die Alte antwortet nicht. Sie schläft. Oder sie betet. Lange macht sie es nicht mehr. In der Mittagsstunde senkt sich ein vibrierender Vorhang aus Hitzedunst zwischen Stadt und Meer. Da erscheint lautlos Irini, eine junge dienende Schwester aus dem großen Kloster Agios Konstantinos, greift nach dem Schlafteppich und rührt die Versunkene leicht an. Ehrwürdige Mutter, ich führe euch heim. Nebeneinander gehen sie quer durch die Stadt bergwärts. Die Leute, die im Häuserschatten auf den Steinen ruhen, heben die Köpfe. Anastasia, murmeln sie, die letzte von Neamonyi. Und sie bekreuzigen sich. Ein Glück, dass sie heimkehrt. Die Panagia erhalte sie für uns am Leben. Solange sie das heilige Bild von Neamonyi bewacht, wird die Erde auf Chios nicht beben. Sie ist unser Segen. Zwei wandelnde schwarze Glocken in der weißen Mittagsglut steigen die Schwestern zwischen Feigen und Oliven, Tabak- und Artischockenfeldern zum Dorf Caries hinauf. Dort trägt ihnen die Popenfrau Stühle in den Kirchenschatten. Vor ihnen reihen sich auf den Hügeln die Klöster wie Marksteine des Weges zum himmelnahen Gipfel des Pelinaion. Anastasia schält ihre knochige Hand aus der Kutte und deutet zum Agios Konstantinos hinüber. Wie steht's bei euch, Schwester? Schweigt ihr genug? Wir arbeiten, ehrwürdige Mutter. Ist das alles? Zum Tag der heiligen Helena und des Konstantin haben wir das ganze Kloster frisch geweißt, innen und außen. In der Malerwerkstatt liegen Aufträge für über 50 Kopien heiliger Ikonen. In der Weberei werden Decken für Mastix-Dörfer gemacht. Die Frauen dort haben das Weben verlernt. Viele Schwestern sind bei den Bäumen draußen. Das Mastix beginnt zu tropfen. Ist das nicht genug, ehrwürdige Mutter? Genug? Wer unter Menschen wohnt, kann nicht mit dem Höchsten sprechen. Unsere Mutter Äbtissin sagt, ihr seid Bauernkinder und Fischerkinder und ihr seid nicht zum Faulenzen zu mir gekommen. Wenn ich nur den Kopf von der Arbeit hebe, um die Fremden zu begrüßen, die unsere Werkstatt anschauen, dann straft sie mich mit Nachtarbeit. Sie steigen jetzt zwischen Felsen. Die Straße ist neu, gerade erst aus dem Berg gesprengt. Rote Erde bildet Inseln wie geronnenes Blut zwischen weißen Steinbrocken. Jetzt bauen sie eine Straße zum Kloster Neamonyi. Eine Straße ins Totenreich. Als dort 1200 Mönche lebten, da mussten selbst Kaiser auf dem Maulesel über Stock und Stein reiten. Selbst die todkranke Kaiserin Irene, die im Jahre 1240 kam, um dort zu sterben, fand ohne Straße den Weg. Endlich gegen Abend tut sich in der Bergeinsamkeit ein Kessel voll üppigen Wachstums auf. Darin liegt das Kloster mit bunten Kuppeln, rötlich leuchtenden Mauern und schwarzen Zypressen. Im 12. Jahrhundert wurde es, ein strahlender Abglanz der goldenen Kaiserstadt am Bosporus, als Hort der wundertätigen Ikone von der einzig Heiligen aufgebaut. Über der Mönchsstadt stand fern aber mächtig der Schutz des Porphyrthrons von Byzanz. Mit der Türkenherrschaft verblasste dieser Glanz. Der Pascha tat den Mönchen nichts, aber durch die Klostermauern tobte ein Spuk aus Aberglauben, Hexenkünsten, heidnischen Geistern. Du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten, Irinje. In den Ruinen der Zellen wohnen die Geister der Abtrünnigen. In der Nacht wirst du sie hören. Bovolakia klagen, Frykolakes kichern. Aber hier im Bereich der einzig Heiligen haben sie keine Macht. Das letzte Wegstück ist ein Taumeln über verwüstete Äcker und Strauchen durch Dornengebüsch. Der Schritt durch das Mauerloch, wie der Schritt durch den Spiegel. Lautlosigkeit, die Höfe halten den panischen Schrecken bereit. Die Steine, ausgeschliffen von Millionen Schritten, Beinern gebleicht und gedörrt, strömen Hitze aus. Trotzdem riecht es nach Feuchtigkeit und Fäulnis. Geräumig wie eine Basilika liegt vertieft, zwischen Mauerbögen sichtbar, das modrige Dunkel der Zisterne. Unter der Tür des Totenhauses flattert ein Huhn hervor und rennt kreischend auf die eingesunkenen Mönchswohnungen unterhalb der Kirche zu. Die junge Nonne Irigny presst die Hand vor den Mund, um nicht zu schreien. Anastasia ist in die Trapezaria, das Refektorium, eingetreten. Bei uns im Kloster Ayo Constantino ist der Speiseraum Licht, die Wände sind frisch gekalkt, die Gesichter vertraut. Hier in der Dämmerung die riesigen leeren Steinbänke, die geborstene Tafel. Die ehrwürdige Mutter sitzt allein daran. Wie klein sie ist. Wenn ich sie mit meiner warmen Hand anrühre, zerfällt sie vielleicht zu Staub. Staub und Asche ist hier alles. Nicht in der Kirche. Das Weiß in den Mandelaugen der Patriarchen, der Märtyrer und Kaiser leuchtet. Ihre Blicke folgen den beiden Gestalten. Hier leben sie, mein Kind. Spürst du ihr Dasein? Groß. Gegenwärtig. Werde still. Dann sprechen sie zu dir. Lauter als deine Äbtissin. Mit unauslöschlichen Worten. Unter der Öllampe leuchtet matt, abgegriffen, rauchgeschwärzt, golden schimmernd nur da, wo die Gläubigen sie nicht mit ihren Lippen zu berühren wagten, die Ikone der Ayia Monyi, der einzig Heiligen. Drei Einsiedler sahen ihr Licht von fern. Sie stiegen herab aus der Wildnis des Pelinaion und fanden hier das heilige Bild vergraben. Ehrfürchtig trugen sie es nach Byzanz. Dort lag der Kaiser im Sterben. Sie brachten ihm die einzig Heilige. Er küsste sie und genas. Die Kaiserin sandte die drei in die Mutterkirche, die Hagia Sophia. Wählt euch aus, was ihr zum Bau eurer Kirche für die Wundertätige braucht. Gold, Marmor, Mosaiken und Bilder. Mit reichen Gaben kamen die frommen Männer zurück und bauten unser Kloster. Irigny, so hieß die Kaiserin, fand zu uns, als ihre Todesstunde kam. Siehst du, wir haben ihr das Bahrtuch gewebt, aus Goldfäden und Edelsteinen. Durch Anastasias alte Hände gleitet das Brokatgewebe. Irigny, die kleine Nonne, das Bauernmädchen aus Perigny auf dem Hochland, wo die knorrigen Mastixbäumchen wachsen, zittert. Doch nicht ihr, ehrwürdige Mutter. Es ist sicher 100 Jahre her oder vielleicht 1000. Jahre. Jahre. Für einen, der mit dem Höchsten spricht, mit der Allerheiligsten, hört die Zeit auf. Hast du Gehorsam gelernt, Kind? Gehorsam ist... Eine muss das heilige Bild hüten, wenn ich dort unter den Steinen liege, bei der Kaiserin, bei den Äbten und Mönchen. Bleib, Irigny. Du trägst den heiligen Namen. Die junge Irigny wirft sich zu Boden. Sie breitet die Arme aus. Reglos liegt sie unter dem Bahrtuch der Kaiserin Irigny, das die Alte langsam über sie zieht. Im Kloster des Ayios Constantinos wird eine andere an ihren Platz in der Malerwerkstatt drücken, eine mit ungelenken Händen, die bisher Fische ausgenommen und Netze geflickt haben, und mit scheuen Augen, die sich von der Weite des Meeres auf die kleine rosarote Fläche umgewöhnen müssen, die sie auf der Holztafel für eine Ikone des heiligen Johannes von Patmos grundieren muss. Kyrie Vespucci, vielleicht könnten Sie diese Musik etwas leiser einstellen. Das stört Sie, Herr Chrysis? Ich komme nach Hause, um mich vom Lärm zu erholen. Wenn Sie meinen. Leise war es bei uns hier noch nie. Aber ich habe noch nie gehört, dass sich jemand über Musik beklagt hätte. Das ist doch kein Lärm. Doch, da drüben baggern Sie den Hafen aus. Der Greifer kreischt jedes Mal, wenn er herabgelassen wird. Die Kette ist nicht geölt. Aber das stört mich nicht. Hinten am Fischermolo schreien die Männer im Takt, während sie die Netze aufrollen. Das stört mich nicht. Auch der Junge nicht, der seinen Karren ohne Gummiräder über das Pflaster zerrt und schreit, dass er Drähte, Angelhaken und alte Messer verkaufen will. quietschende Fahrräder werden vorübergeschoben. Auf der Längsstange wird in einer großen Pfanne das Mittagsgericht zum Backhaus befördert. Frauen lassen ihre Einkaufskörbe aus dem Fenster herunter und feilschen mit den Händlern. Ich liebe das Klatschen der Polypen auf den Mauersteinen, das Gezänk der Buben, die ihn gefangen haben, das rasende Hupen der Taxis, die in der Menschenmenge stecken bleiben, das Fluchen der Kellner, die ihre Tabletts voller Kaffeetassen zu den äußersten Tischen hindurch retten müssen. Das alles ist in der Ordnung, ist wach, lebendig. Das Geplärre aber ist betäubend. Ein Höllenlärm alles zusammen, wenn man sich's überlegt. Sogar ihr Geschwätz hab ich gern. Kyria Vespucina, oh. Das kränkt sie. Das ist eine Liebeserklärung. Ach. An die Stadt. Ich glaube, Chios ist lauter als alle Großstädte der Welt. Sie schreit ihre Zukunftsfreudigkeit heraus. Verstehen Sie? Orte, die von der Vergangenheit leben, die sind lautlos. Kennen höchstens Touristenlärm. Der kommt und verschwindet. Sehen Sie sich diese Jungen auf ihren Mopeds an. Auch die anderen dort, die mit den Schülermützen und den zerrissenen Schuhen. Ihre Väter pflügen noch mit dem Holzpflug. Ihre Mütter gehen weit bis zur Quelle, den Kruch auf den Kopf und die Spindel in der Hand. Und die Jungen da, die denken nur an Drachmen, an Geld. Natürlich wollen sie reich werden, aber sie wollen auch arbeiten. Sie träumen von Amerika, von Atomkraft, von Düsentransportern. Und das gefällt Ihnen, Kyriechrisis? Verhafte ich nicht. Trotzdem ist es richtig so. In 10 Jahren ist unser Land ein Stück Europa. Auch wirtschaftlich. Dafür werden diese Buben sorgen. Da sie den Homer auswendig können, das ist ein geistiger Luxus, Kyria Mu. Und der ist für Griechenland nichts Neues. Wieder dieses Geplärre. Und die Leute denken, bei der Vespucci ist geschlossen, wenn ich abschalte. Schon gut, da kommt ja mein Anagnostis. Draußen im Campus, in meinem alten Hause, da ist Vergangenheit. Kein Wind in den Orangenbäumen, süßer Duft ihrer Blüten, Schatten auf der marmornen Veranda und die lautlosen Stimmen der Vorväter. Im Campus ruht sich die unruhige Chios aus. Hier will sich niemand ausruhen, Kyriechrisis. Glauben Sie es mir, vorwärts kommen wollen die Leute. Es geht ihnen nicht schnell genug, das ist es. Bald ist es dunkel, wird kühl, dann kommen sie heraus auf den Quai. Allein bei mir sitzen jeden Abend 200. 1000 in den anderen Kaffeehäusern, 1000 draußen in den kleinen Baracken am Strand, 1000 spazieren in langen Ketten über die Mode. Es wird Mitternacht, sie handeln und Marken politisieren und planen. Heute ist schon erledigt, morgen, übermorgen. In 2 Jahren Schiffe, Häuser, Geschäfte, Fischereikonzerne, Hotels, Autobuslinien, Lagerhäuser. Ich weiß... Die Chioten waren immer die unruhigsten Leute in Hellas. Gute Nacht und gutes Geschäft, Kyria Vespucci. Gute Nacht. In unserer Reihe Archivschätze hörten Sie heute Ein Tag auf Chios. Ein literarisches Hörbild von Elisabeth von Triander aus dem Jahr 1959. Es sprachen Alvi Becker, Ellen Daub, Amas Denfühler, Marianne Kehlau, Rudolf Krieg, Gerhard Ritter, Walter Sieg und Hertha Zietemann.